Hallo, herzlich willkommen bei Grüße aus Deutschland. Hallo, Sie hören heute die Weihnachtsmütze. Ich liebe Weihnachten. Endlich mal gemütlich mit der Familie feiern. Ich habe schon unser Studio dekoriert. Mit vielen kleinen Weihnachtsmännern aus Schokolade und mit Lichterketten. Weihnachten geht mir so auf die Nerven. Dieser ganze Stress und diese kitschigen Lichterketten und die blöden Weihnachtsmänner überall. Sogar hier im Studio. Kitschige Lichterketten und blöde Weihnachtsmänner. Na sag mal. Und ich wäre jetzt am liebsten auf einem Weihnachtsmarkt. Muss das sein? Na gut, wenn du unbedingt willst. Simsalabim. Ein Weihnachtsmarkt in München. Wow! Kleine Buden mit Weihnachtsschmuck und Spielzeug. Es riecht nach Lebkuchen. Das ist ein rundes Gebäck mit Gewürzen. Heißen Würstchen. Und nach Glühwein. Das ist heißer, süßer Rotwein. Der macht schön warm, wenn es draußen kalt ist. Und man hört? Weihnachtsmusik. Nein, Marion. Feiern Sie Weihnachten? Ja. Und warum feiern Sie? Also, ich glaube, die meisten Menschen haben schon vergessen, warum man überhaupt Weihnachten feiert. Das glaube ich nicht. Sollen wir wetten? Also ich sage, dass die meisten Leute Weihnachten feiern, weil, naja, weil man es immer schon gefeiert hat, aus Tradition eben. Und ich sage, dass die meisten Leute Weihnachten feiern, weil sie gläubig sind, weil sie religiös sind. Ja, weil es Teil der christlichen Religion ist. Gut, worum wetten wir? Wenn ich gewinne, musst du eine Weihnachtsmütze aufsetzen. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine total alberne rote Mütze mit einem Zipfel. Pah! Und wenn ich gewinne, dann darf ich die Lichterketten hier im Studio ausmachen. Was? Meine Lichterketten! Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind viele kleine Lampen, die wunderschön leuchten. Na gut, die Wette gilt. Also, Adi sagt, aus Tradition. Ich sage, aus religiösen Gründen. Passen Sie bitte auf, wer von uns die Wette gewinnt. Hier ist Nummer 1. Feiern Sie Weihnachten? Ja. Und wie? Immer mit der Familie. Und warum feiern Sie? Ich glaube hauptsächlich aus traditionellen Gründen, also nicht so sehr aus religiösen, sondern einfach Tradition. Und sind Sie gläubig? Schwierig zu beantworten. Ich glaube an was Übernatürliches oder eine höhere Kraft oder an Gott, aber jetzt nicht im Sinne der Kirche, würde ich sagen. Anna hat gewettet, dass die meisten Menschen Weihnachten aus religiösen Gründen feiern. Und Adi hat gewettet, dass die meisten Leute Weihnachten aus traditionellen Gründen feiern. Wer bekommt also den ersten Punkt, liebe Hörerinnen und Hörer? Genau, ich. Und warum? Die junge Frau glaubt zwar an Gott oder an eine höhere Kraft, aber nicht im Sinne der Kirche. Also, sie ist gläubig, aber nicht so, wie die Kirche den Glauben versteht. Sie hat ihren eigenen Glauben. Na gut, aber jetzt kommt die Nummer 2. Feiern Sie Weihnachten? Ja. Und wie? Auch mit der Familie, so mit Eltern und Verwandten. Aus Tradition und aus Ja, auch mehr, weil es schön ist und weniger aus religiösen Gründen. Wer bekommt jetzt einen Punkt? Adi. Und warum? Tja, der junge Mann feiert Weihnachten auch nicht aus religiösen Gründen. Aber Anna, du hast ja noch eine Chance. Hier ist Nummer 3. Feiern Sie Weihnachten? Ja. Und wie? Zu Hause, mein Mann und mit Freunden, so ganz gemütlich. Sie essen zusammen und so? Ja, wir essen zusammen und gehen dann später in die Christmette und ja. Die Christmette. Das ist die Messe in der Kirche am Heiligen Abend, also am 24. Dezember. Hören wir weiter. Sie essen zusammen und so? Ja, wir essen zusammen und gehen dann später in die Christmette und ja. Warum feiern Sie es eigentlich? Glauben Sie daran? Also glauben Sie an die Geburt Christi? Ja, tue ich. Feiert die Frau Weihnachten aus traditionellen Gründen oder aus religiösen? Wer bekommt jetzt den Punkt? Oh, und warum? Die Frau glaubt an die Geburt Christi. Also sie glaubt, dass Jesus Christus als Sohn Gottes geboren wurde. Deswegen feiert sie Weihnachten. Wie steht es jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer? Aha, 2-1 für mich. Danke. Hören wir Nummer 4. Feiern Sie Weihnachten? Natürlich immer. Und warum? Weil das Jesus Geburt ist. Und Sie glauben daran, dass Jesus geboren wurde? Natürlich. Wer bekommt den Punkt? Anna. Und warum? Der junge Mann feiert Weihnachten, weil er an die Geburt Christi glaubt. Damit steht es jetzt, 2-2, unentschieden. Hören wir uns noch die Nummer 5 an. Und Sie, feiern Sie Weihnachten? Eigentlich schon, ja. Und warum eigentlich, glauben Sie? An Gott, meinen Sie? Ja, tue ich. Und deshalb feiern Sie das auch, oder? Ich weiß nicht, ich bin so erzogen worden, von der Familie her und deswegen. Und wer bekommt jetzt den Punkt? Also sie ist gläubig. Sie glaubt an Gott. Ja, aber sie feiert, weil sie in der Familie so erzogen wurde, weil ihre Eltern mit ihr immer gefeiert haben. Aber sie war sich nicht ganz sicher, warum sie feiert. Tja, was meinen Sie? Wer hat die Wette gewonnen? Ach, ich weiß was. Du machst die Lichterketten aus und ich setze die Weihnachtsmütze auf. Gut. Ah, endlich dunkel. Hast du die Mütze auf? Ja, klar. Aber ich sehe dich jetzt nicht mit der Mütze. Ich mach mal kurz die Lichterkette wieder an, ja? Das gilt nicht, das ist gegen die Regel. Dann nehme ich die Mütze wieder ab. Nein, das gilt nicht, weil du... Ach. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.